Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch, Folge Nummer 13, Staffel Nummer 2, böse Spielchen, Games People Play. Hallo Nils. Hallo Chris. Fangen wir mit deiner Inhaltsangabe an. Nachdem Carrie allen nach der Trennung von Big enorm auf die Nerven geht, weil sie ununterbrochen über Big redet, schicken die drei sie zum Therapeuten. Dort lernt sie Seth kennen, schläft mit ihm und ist wieder am Anfang. Miranda flirtet mit einem Nachbarn durchs Fenster über den Hof, bei dem sich bei einer peinlichen Begegnung im Supermarkt herausstellt, dass er den Typen über ihr meinte. Samantha trifft sich mit einem Knicks-Fan und wird Basketballkennerin, weil seine Laune vom Sieg oder Niederlage abhängt. Als sie herausfindet, dass er auch noch Baseball-Fan ist, zeigt sie ihm die rote Karte. Ich habe eine Sportmetapher eingebaut. Super. Ja. Wahnsinn, nachdem du die erste Folge irgendwie so verkackt hast und es nicht mitgekriegt hast, dass es eigentlich alles Anspielungen auf Sport-Dingsies da ist. Ja, es war eine großartige Folge, muss ich wieder sagen. Also angefangen halt mit Carrie, da wird dir so richtig halt so ein Spiegel vorgehalten, was sie eigentlich für Typen immer so geil findet. Ja, diese, also ich fand diese Einleitung total großartig. Ja. Also dass sie ja, das fängt halt an wie jede Sex in the City, ich habe mich getrennt Folge. Ja. Also irgendwie so, ach, dann hatte ich Zeit, mal wieder mein Leben aufzuräumen. Und dann siehst du halt diesen Schnitt, wie es von ihr in einer Situation zur nächsten Situation geht, wo sie erst jeweils eine der dreien voll labert mit Big und dann sitzen alle drei am Tisch und sind zunehmend von Szene zu Szene sichtlich mehr genervt davon, dass sie in allen Storys von Big redet und auch immer dasselbe erzählt irgendwie. Und ich fand das so schön, weil das halt so anfängt wie diese üblichen Sex and the City Einführungen, wo man ihr ja liebevoll zuhört und man sich denkt, was hat denn Carrie heute zu erzählen? Und dann wird es halt auch, also dann wird man auch selber zunehmend ungeduldig mit dem, zumal man es ja wirklich nun auch nicht mehr hören kann. Ja, vor allem, weil es halt eigentlich immer das Gleiche ist bei denen. Jedes Mal, wenn die sich trennen, ist die dann total, oh, ja, und ja, Big hat mich ja so runtergezogen. Verdient. Ja, genau, ich bin ja so viel besser und wir sollen mal sehen, wen ihr jetzt als nächstes bekommt, aber bestimmt niemand, so, der so toll ist, der so toll ist wie ich und ja. Es war großartig und dann sind die natürlich dann am Ende und schicken sie zu einem Psychotherapeuten, wo sie Seth kennenlernt. John Bon Jovi, hatte ich ja schon mal angeteasert, dass es ihn Ich habe gibt. Überlegt, ich dachte, der sieht so krass aus wie John Bon Jovi, nur viel jünger. Surprise! Ja. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe jetzt auch in dieser Folge, im Laufe der Folge dann kurz überlegt, weil ich ja auch Probleme habe, Gesichter wieder zu erkennen, ob er das tatsächlich ist und musste dann nochmal googeln. Das wusste ich gar nicht. Also ich finde, er sah wie eine junge Version von John Bon Jovi aus, aber der hatte ja quasi überhaupt keine Brustbehaarung. Total komisch, weil ich weiß, ich hatte mal einen Bravo-Poster von ihm. Ja, auch behaarte Arme und so. Richtig Fell hatte. Mhm. Das ist ja, er gilt ja so auch bei den Schwuppen als total klischeehafte Band, die man hört. Echt? Ich habe ihn nie gehört, ich fand die Musik furchtbar, aber ich fand ihn ziemlich sexy. Ich hatte damals zur Bravo-Zeit gelesen, dass er zu männlichen Interviewern ein ganz, ganz verquertes Verhältnis hatte und die immer richtig scheiße behandelt hat, weshalb ich ihn dann total unsympathisch fand aus irgendeinem Grund. Naja, ja, ich fand ihn eigentlich immer unsympathisch. Ja, keine Ahnung. Also ich mochte die Lieder ja von ihm. Ja, auf jeden Fall kam er denn diesmal vor und er ist halt irgendwie im ersten Augenblick, wo er Carrie sieht, total verknallt in sie oder total verschossen oder will zumindest mit ihr irgendwie ein Date haben und gibt ihr sofort eine Karte, was halt zu seinen Krankheitsbitten zum Schluss halt auch passt. Und die haben eine super schöne Zeit zusammen, treffen sich und haben dann Sex miteinander und dann liegen sie so im Bett und dann fragt Carrie, warum er eigentlich zur Doc G geht, also zur Therapeutin, und sagt dann sowas, dann antwortet er irgendwie nur kurz und schmerzlos von wegen, ja, weil ich irgendwie, nachdem ich Sex mit der Frau hatte, mit der ich ausgegangen bin, die komplette Lust an ihr verliere. Und dann ist sie total desillusioniert, dreht sich zur Seite und denkt sich so, schon wieder so ein Arschloch. Das ist so bezeichnend, finde ich, für sie. Macht auch total Spaß, weil man dann halt merkt, dass sie dann im Anschluss, also nachdem er dann halt weg ist, geht sie ja auch nicht mehr zur Therapeutin und sagt sich dann so, ja, das war ja ganz aufschlussreich, aber das brauche ich nicht mehr, das will ich nicht mehr sehen. Also sie hat ja schon eine Möglichkeit, jemanden zu haben, der ihr schon den richtigen Weg zeigt, der sie an die Hand nimmt und zumindest mal so in die Richtung schubst, wo sie dann zumindest bewusster damit umgeht, mit was für Typen sie eigentlich unterwegs ist. Und ja, das will sie aber irgendwie nicht annehmen. Wenn man da so psychoanalytisch rangehen würde, könnte man ja sogar sagen, sie verbaut sich dann ihre eigene Therapie, weil sie gleich mit dem Typen, der im Wartezimmer sitzt, was anfängt, um dann hinterher einen Grund zu haben, nie wieder hingehen zu müssen. Ja, ja, die ist ja sowieso nicht so begeistert, da hinzugehen, ist dann auch so ein bisschen entsetzt. Stanford sagt ihr ja dann auch, dass er 3 Therapeuten hat. Einen zum Kuscheln, einen für strenge Liebe und einen zum zum nett angucken. So großartig fand. Worauf und sie antwortet irgendwie, das ist ja krank. Und er so, ja, deswegen gehe ich auch zu den ersten 2. Das war so großartig. Das ist so ein Stanford-Moment, den ich einfach unfassbar gern habe. Ja, in seinen Unsicherheiten ist er immer total sicher, ne? Ja, also, genau. Also wenn es um seine Unzulänglichkeiten geht, dann spricht er dabei mit so einem Esprit und so einem leuchtenden Gesicht drüber. Das ist total witzig. Also man teilweise auch denkt, gut darin, sich selber runterzumachen. Ja, wo man eigentlich denken würde, dass es ihn eigentlich so runtermachen würde, weil er ja deswegen zur Therapie geht oder so. Nee, ja, ich habe ja 3 Therapeuten und das ist alles total super. Den Teil hat er voll im Griff. Ja, ist total absurd. Ja, tut einem irgendwie schon ein bisschen leid, aber andererseits ist das halt auch so, naja, geht zumindest, er nutzt es zumindest aber so weit aus, dass es ihm irgendwie was bringt. Das macht sie ja nicht. Ja, dann haben wir die Geschichte mit Miranda. Die ist auch so großartig. Nee, sie liegt einfach auf dem Sofa oder so oder trinkt Rotwein, ich weiß nicht mehr, liest und guckt aus dem Fenster und sieht halt so einen Typen, der gegenüber oberkörperfrei am Fenster steht und mit ihr flirtet. Ja. Oder sie also beobachtet beim ersten Mal und dann steht sie ganz schnell auf und versteckt sich und dann guckt sie wieder um die Ecke und dann steht er da immer noch. Und an einem zweiten Abend winkt er ihr dann tatsächlich zu und für sie ergibt sich dann irgendwie so ein Flirt und sie machen das dann regelmäßig und das geht dann so weit, dass er ihr seinen Hintern zeigt und sie daraufhin ihre Brust entblößt in einer wirklich so keuschen Darstellung, wie ich es noch nie gesehen habe. Aber so niedlich. Das ist so eine merkwürdige Szene. Ja. Muss jedes Mal mal lachen. Ich weiß nicht, es hatte sowas von Burlesque. Also das war irgendwie, das war so eine erotische Geste, die aber total unerotisch war. Das war so ganz merkwürdig. Wie so eine Hausfrau, die Burlesque genau, versucht, so ja. So verspielt irgendwie. Ja, jedenfalls trifft sie diesen Typen dann im Supermarkt und ist dann erst super erschrocken und möchte es gar nicht zur Begegnung kommen lassen. Der Typ sieht übrigens wahnsinnig gut aus und passt so gar nicht in das übliche Männerschema bei Sex in the City. Und das wird dann irgendwie klar, weil er eben nicht mit ihr geflirtet hat, sondern mit dem Typen über ihr. Das ist so ein großartiges. Das ist so ein furchtbarer Moment. Es ist genial. Ich weiß nicht, ob ich die Folge schon gesehen hatte oder nicht, aber ich dachte die ganze Zeit, Alter, der flirtet mit einer anderen, ja? Du wirst so auf die Schnauze fallen, der meint eine andere. Aber die Auflösung, dass es ein Typ ist, die hatte ich offensichtlich nicht mehr im Kopf, oder? Ja, das hatte ich auch nicht mehr im Kopf, ja. Und da war ich dann echt. Und dann dachte ich, ach, deswegen sieht er auch so gut aus. Was natürlich wirklich fies ist. Aber das war mein erster Gedanke. Ich wusste ja auch, dass es nicht er sie ist und deswegen habe ich auch explizit darauf geachtet, wie das dann rüberkommt, ob man das eventuell tatsächlich falsch verstehen könnte. Und es wirkt total so, als würde er sie ansprechen. Und ja, sie total. Also, interagiert ja auch so super mit ihnen dann, ne? Ja, aber da können ja eigentlich die Augen gar nicht auf seiner Linie sein und so. Ja, und dann stell dir doch mal im Nachhinein vor, wie das, also wie du dann aus seiner Perspektive ausgesehen haben musstest. Oben ist der heiße Typ, mit dem du was hast und unten ist so eine Frau, die immer mitmacht. So eine Frau. Genau, super peinlich. Total. Der war auch total entsetzt, als sie ihn dann angesprochen ja, hat. Ja, will die denn jetzt von mir, hallo? Also ich weiß auch nicht, wie würdest du denn da reagieren? Also ich meine, es ist New York, das ist ja bestimmt noch 1000-mal schlimmer. Und dich quatscht jemand im Supermarkt an. Also da ist man ja wahrscheinlich, also da ist man ja an der Grenze zum Wahnsinn wahrscheinlich. Wenn hallo, ich bin deine Nachbarin. Ja, wie, keine Ahnung, wie viele Millionen auch. Ja. Ja, ist aber eine lustige Geschichte, fand ich. Aber auch eine tragische Miranda-Geschichte. Das ist wirklich, also Das hat sie auch niemandem erzählt, oder? Das wird echt so vom allwissenden Erzähler berichtet, aber die Geschichte. Na doch, also das im Nachhinein nicht, diese Auflösung nicht, nee. Aber dass sie mit ihm permanent flirtet. Das sind so Geschichten, also da muss man echt Hacke sein, bevor man sowas erzählt. Ja, krass. Ja, wobei, das sind die besten Freundinnen und die sprechen ja auch intimste Details mit den anderen oder lassen sich halt Diaphragmen von den Freundinnen rausziehen, also von daher, ne? Ja. Also so dramatisch ist es dann auch nicht. Also ich glaube, im Nachhinein reden die dann doch darüber. Vielleicht ist es ja auch eine Szene, die rausgefallen ist, weiß man ja nicht. Ja, genau. Auf jeden Fall lustige Geschichte. Genau, und Samantha geht mit den Mädels irgendwie zu so einem Single-Sports-Bar-Abend aus und bekommt dann irgendwie gratis Getränke, weil Frauen bekommen dann ja immer gratis Getränke bei solchen Abenden, weil es gar keine Frauen da gibt, sondern nur Männer. Single-Männer, die nur Sport mögen. Nichts anderes, zumindest glaubt man das. Es war mir alles etwas fremd. Ach, dir auch? Ja, aber ich habe auch noch nie Basketball geguckt. Und ich musste erstmal googeln, welche Sportart das überhaupt ist, weil ich die Referenzen... Das war Baseball, nicht Basketball. Nee, das erste war Basketball. Die Knicks sind im Basketballteam. Wie gesagt, ich habe es gegoogelt. Ach so, okay. Dann, ja, eben. Jetzt habe ich mich geoutet und ich habe gar keine Ahnung von Sport. Dieser Typ sagt doch irgendwie, mach ihn rein oder so. Und ich dachte so, das kann nicht Baseball sein, da macht man nichts rein. Und dann habe ich die Knicks gegoogelt, weil ich komme mit den New Yorker Sportteams immer etwas durcheinander. Kenne nur die Yankees. Ja, das sind die Baseballer, genau, die Yankees. Und Knicks sind die Basketballer. Und okay. Football gibt es ja bestimmt auch, wobei es hängt ja dann immer mit Colleges zusammen. Keine Ahnung. Jedenfalls. Ja, genau. Und dann stellt sie ja fest, dass er eben auch noch Baseball-Fan ist zum Schluss. Also die Yankees scheint er dann auch noch zu mögen. Ja, und der Typ sieht unfassbar hässlich aus. Und, ich finde ihn gar nicht so hässlich. Doch, ich finde auch diese Locken. Gott, ich finde ja, es gibt nur wenige Typen, wo ich Locken akzeptiere, aber bei dem, furchtbarer Typ. Ich glaube, es gibt nur wenige Typen, bei denen ich Locken nicht akzeptiere. Okay, das zum Thema Geschmack von unserer Seite aus. Ja, ich weiß nicht, also dass sie das überhaupt mitmacht. Ich meine, die haben ja dann scheinbar nur noch Sex, wenn irgendwie diese Gruppe da gewinnt, welche Sportart das jetzt auch ist. Und irgendwie, nachdem irgendwie die eine Season zu Ende ist, fängt die nächste an und dann dreht sie ja komplett am Rad und denkt sich so, ey, das mache ich jetzt nicht mehr, da fick dich, ich gehe jetzt. Und ich kann das total nachvollziehen, weil es wäre mir auch irgendwie zu blöd, die ganze Zeit irgendwie so blöde Sportsendungen zu gucken und zu warten, bis die dann endlich gewinnen. Und wenn die dann nicht gewonnen haben, hast du nicht nur einen frustrierten Typen, sondern du hast auch gar keinen Sex da, über Wochen hinweg, wenn die eine schlechte Saison haben. Wobei, also die Wochen hinweg, ich weiß gar nicht, also in so einem Zeitrahmen hat das doch alles gar nicht stattgefunden, oder? Ich glaube auch nicht. Ich glaube, bei Sam sind es 3 Tage und dann ist die sauer. Also. Wobei, für die Entwicklung einer Saison braucht man ja schon ein bisschen mehr als eine Woche. In einer Woche spielen die Knicks wahrscheinlich gar nicht so oft. Ja, naja, keine Ahnung. Also das sollten wir jemanden fragen, der sich mit Sport auskennt. Folgen sich diese Episoden abspielen oder abspielen sollen. Ja, das ist halt auch unterschiedlich. Ne? Manchmal sind das wirklich so ein paar Tage oder irgendwie nur ein Tag und dann gibt es halt Folgen, die über Wochen lang irgendeine Geschichte erzählen und teilweise auch so ein bisschen durcheinander, also so, dass die Geschichten halt von der anderen Person irgendwie relativ kurz durch sind, aber sich dann irgendwie schneiden mit den Geschichten von anderen und die machen manchmal auch Sprünge nach hinten und erzählen dann etwas. Ja. Wie Charlotte hat den und den getroffen. Natürlich hat Charlotte wieder irgendeinen Typen getroffen. Nur in dieser Folge nicht. Nee, in dieser Folge kommt Charlotte gar nicht vor. Also na, man sieht sie kurz, sie ganz am Anfang, wie sie in die Sportsbar sind, aber das war's dann auch schon. Ja, und am Anfang bei diesen Konfrontationen. Stimmt, genau. Ja, genau. Diese zwei Szenen gibt's. Da kommt sie vor. Wo sie erzählt, dass ihre Familie ja auch nichts von Therapie hält und die deswegen sehr gute Tennisspieler sind, alle genau, Kinder. Das ist so typisch. Also das wundert mich so gar nicht. Da hätte ich mir als Carrie überlegt, okay, vielleicht sollte ich wirklich mal zur Therapie. Also, ich meine, man sieht hier sehr gut die viel unverkrampftere Einstellung von Amerikanern zur Therapie in der Folge. Das finde ich ganz cool. Ja, man sieht auch, so halb, ne? Naja, aber das, naja, Carrie scheint ja schon eher zu den Ausnahmen zu gehören, wenn Stanford sagt, dass sogar die Shrinks haben in Manhattan und dass eigentlich jeder beim Shrink ist und so. Und also sie scheint ja so eine letzte Bastion zu sein von jemandem, der sich für mit mir ist alles in Ordnung. So, das ist überhaupt nicht der Punkt. Was ich noch interessant fand, war, also diese unterschiedliche Herangehensweise zwischen Deutschland und den USA, sieht man auch gleich in der Übersetzung, weil am Anfang an dieser Tischrunde reden sie erst von Psychiatern. Und ich dachte so, was, ihr redet über Psychiater, seid ihr sicher? Ja. Und dann habe ich das nochmal auf Englisch gehört und das ist halt nur Shrink, was eigentlich sowas ist wie Psychologe oder Psychotherapeut. Die kriegen keine Medikamente und die haben auch keine schwerwiegenden psychischen Erkrankungen, sondern das ist halt so Alltagsbetreuung. Das ist das, also das fand ich lustig, dass ich das schon in der deutschen Synchronisierungs, also in den Problemen mit der deutschen Synchronisierung herausstellt, dass das Verhältnis da so ein bisschen anders ist von Deutschland. Das war aber auch Ende der 90er, da war das ja auch ein ganz großes Thema in Deutschland, bin ich der Meinung. Und da wurde nur noch mal so ein bisschen, ja, ich glaube, die ersten Male so richtig offen da über solche Themen gesprochen. Sonst war das ja auch immer etwas, da gehst du ja nur hin, wenn du total bekloppt bist. Ja, ist es ja bis heute. Also, ich glaube, auch dank Domian hat sich das schon sehr verändert für viele. Also es ist jetzt normaler geworden, auch dadurch, dass es halt diese Burnout-Geschichten gibt, ne, wo dann gesagt wird, okay, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, wenn du jetzt in deinen Job so fertig gemacht wirst, weil du so viel zu tun hast, dass du dann halt einen Burnout bekommst und dann gar nichts mehr. Aber hast du schon mal in einem zwanglosen Gespräch mit Kollegen oder Freunden oder so gesagt, mein Therapeut hat neulich gesagt? Also, dafür war ich nie lang genug bei einem Therapeuten, glaube ich. Genau. Und in den USA, jedenfalls macht das in den Serien immer der Eindruck, es ist echt Alltagsbegleitung oder so. Du hast so einen Coach, mit dem du dich immer triffst und dessen Erkenntnisse können dann so casual ins Gespräch einfließen, wobei Carrie ja Angst davor hat, dass sie das dann auch irgendwann mal so sagt und so. Ja, da muss man aber auch, glaube ich, differenzieren. Man muss gucken, wie das tatsächlich in der Realität aussieht bei Amerikanern und wie es in der Serie ist. Ich hatte ja auch damals mal so amerikanische Freunde gefragt, weil mich das immer total irritiert hat, wenn du mal drauf achtest, in Filmen oder in Serien, jedes Mal, wenn die telefonieren und dann auflegen, sagen die nie Tschüss oder sowas. Die legen einfach nur noch auf. Stimmt. Und ich dachte mir, also ich habe die dann gefragt von wegen, macht ihr das auch so oder ist das nur so ein Filmding oder Seriending? Da haben die laut gelacht und meinten auch so, es ist alles nur Film. Wir verabschieden uns schon. Gut, natürlich kommt dazu, dass man erstens wahrscheinlich keine Krankenversicherung existiert, die Therapie übernimmt. Also in den USA wahrscheinlich schon gar nicht. Und dann muss man es sich natürlich auch leisten können. Insofern wird bestimmt nicht jeder seinen persönlichen Shrink haben. Aber wahrscheinlich jeder in Manhattan. Keine Ahnung. Ja, da arbeitest du ja eh nur, um zu überleben oder um richtig berühmt und reich oder keine Ahnung zu werden. Naja, wie dem auch sei, lass uns mal weitermachen und zwar dein Top-Outfit für diese Episode. Eigentlich das rote Kleid von Charlotte. Mehr so orange, oder? Ich dachte so, ja, es ist irgendwas zwischen orange und rot, aber so ganz schlicht, wo die vier die Straße runtergehen und dann zum Schluss in die Sportsbar, aber einer dieser Walks, wie sie so einfach ganz lang, wie so ein Laufsteg entlang die Straße runterlaufen und sich dabei unterhalten. Also für die Kleidereinschätzung sind das ja immer die besten Szenen. Das macht Spaß. Stimmt. Das ist echt wie so ein sehr dankbar Catwalk. Ja, oder Carries Wartezimmerkleid. Ich konnte mich nicht entscheiden. Dann entscheide dich jetzt, denn das okay, ja, dann Charles rotes schlichtes Kleid. Super, dann nehme ich Carries Blumenkleid, weil ich das auch großartig fand. Ja, es ist so pompös und so weit und das sind genau die beiden Kleider, die ich auch ausgesucht hatte. Ja. Genau, und dein Worst Outfit? Carries blau und gelbe Kombination, als sie sich dann mit Seth datet bei sich zu Hause. Okay. Macht man ja auch nicht, oder? Also zum Date nach Hause einladen. Die haben ja dann auch noch Twister gespielt. Also das war alles wie so ein Kindergeburtstag, dieses Outfit und Twister spielen. Oder Ferienlager oder so. Die hat da irgendwie nur so ein gelbes Top und so blaue Shorts an. Nee, andersrum. Blaues Top, gelbe Shorts. Ja, genau. Und das ist auch mein Worst Outfit, kann ich auch schon verraten. Ich fand das so ein bisschen eigenartig, dass man beim ersten Date Twister spielt. Und hab mir die Frage gestellt, hast du Twister zu Hause? Nein. Ich auch nicht. Ich kenne das eigentlich nur aus, ich weiß gar nicht, ob es das hier überhaupt gibt. Doch, natürlich, klar. Ja? Das haben wir damals auch in der Schule gespielt. Ich fand es nur immer so total absurd, weil das Spiel eigentlich, es wirkt immer, wenn du Leuten zuguckst, also vor allem in Filmen oder in Serien, wirkt es immer so total, dass die Leute so ineinander geschlungen sind und bla. Und beim normalen Spiel hatte ich das irgendwie nie so wirklich. Also, das war dann immer gespielt. So. Ja, klar. Ich habe es nämlich noch nie gespielt. Ah, okay. Okay, nee, das habe ich tatsächlich schon gespielt. Ich kenne das immer nur aus Serien oder Pornos. Mhm. Nee, das war damals, also zur Schulzeit war das ein Spiel, was man da, vor allem wenn man dann irgendwie so speziell Geburtstage oder so besucht hat oder, keine Ahnung, auch in der Schule selber, wenn es dann irgendwelche Veranstaltungen gab, da hat man dann auch zwischendurch mal Twister gespielt. Vor allem diese Integrationsklassen hatten halt immer irgendwie so Spiele-Ecken und da haben die halt häufig irgendwie sowas gemacht. Ja. Und ja, aber interessant, dass du das gar nicht so wahrgenommen hast, dass das halt hier in Deutschland auch gibt. Nee, für mich ist das so ein amerikanisches Ding, lustigerweise. Weil es, also es gehört da so zum, weiß nicht, wie Käsekästchen hier oder so. Das ist so ein Käsekästchen? Das kennst du jetzt nicht, oder was? Nee. Dieses Spiel, was man auf Karo-Papier spielt, wo man, wo jeder immer einen Strich machen darf und wer ein Kästchen voll hat, der darf ein Kreuz reinmachen und so. Das kennst du nicht? Das sagt mir jetzt so gar nichts. Okay, gut. Das ist ein Spiel, was ich in der Schule halt ständig gespielt habe. Ich suchte nach einem Spiel, was so verbreitet ist, dass es quasi mit zur Kultur gehört. Aber es scheint nicht so verbreitet zu sein, wie ich das jetzt eingeschätzt hätte. Naja, wenn ich das nicht kenne, muss es nicht unbedingt heißen. Ja, oder dass, vier gewinnt oder so. Sowas halt ja, auch. Vier gewinnt, würde ich eher sagen. Also das kennt eigentlich, glaube ich, jeder. Ja. Hat es zumindest einmal mal gespielt, genau. Bin ich der Meinung. Also das ist so verbreitet. Und so kam mir Twister mal vor. Deswegen habe ich das eine amerikanische Sache gehalten, weil so verbreitet ist das hier nicht. Oder ist es mir halt nicht begegnet. Mhm. Aber eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee bei einem ersten Date, wo du die Person halt irgendwie noch nicht so nahe gekommen bist, aber der Person nahe kommen möchtest, dass du dann Twister spielst. Auch wenn du, glaube ich, wenn du Ende, Mitte 30 bist und hetero sowas wahrscheinlich nie machen würdest, möchte ich mal so in den Raum werfen. Also sie haben ein Date, bei dem sie nicht rausgehen. Also ich meine, dann kannst du das Twister-Spielen eigentlich auch überspringen, oder? Kann man gleich vögeln. Aber ja. Die sind immer noch Heteros. Das machen die nicht einfach so, glaube ich. Okay. Das könnte jetzt auch Klischee-Denken sein, aber ich glaube nicht, dass Heteros sich einfach nur zum Sex treffen. Aber was tun die das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Liebe Heteros, schreibt uns in den Kommentaren, ob ihr einfach mal so zum Sex irgendwie euch datet. Wofür ist denn Tinder erfunden worden? Ja, damit die Heteros auch mal Sex haben und, und sich verwehren. Ich weiß es doch nicht, keine Ahnung, ich habe da nicht so die Einblicke. Es kann ja nicht so das Problem sein mit dem Sex bei Heteros, sonst gäbe es uns ja alle nicht. Oh mein Gott. Kommen wir mal zu den Zitaten, sonst verplappern wir uns wieder. Dein Lieblingszitat in der Folge. Also es ist ein bisschen ableistisch, glaube ich, aber Sam sagt also Carrie hat ja Angst davor, als verrückt zu gelten. Oder sich auch einen Verrückten zu angeln. Sie gehen etwas locker mit diesem Wort um, weil sie den im Wartezimmer aufgegabelt hat. Ich meine, als ob sie da nicht auch gewesen wäre, aber egal. Und Sam antwortet, na und, die Verrückten haben immer die richtig guten Pillen. Oh Gott, und was ist, wenn er verrückt ist? Die Verrückten haben immer die richtig guten Pillen. Eine sehr Samantha Äußerung ist, aber was ich sehr lustig fand, weil ich mir vorgestellt habe, dass sie wahllos durch die Pillenkabinetts von irgendwelchen Menschen geht, bei denen sie zu Hause ist und Pillen nimmt. Mhm. Ja, definitiv. Ich muss auch überlegen, ich habe wirklich einige Zitate, die sehr, sehr gut sind in dieser Folge, würde mich jetzt aber auch nochmal für ein Samantha-Zitat entscheiden, und zwar ist es kurz bevor die in diese Bar eintreten, kommt Samantha ihrer Tasche irgendwie an und sagt dann Folgendes. Du kannst keine Fendi-Tasche schwingen, ohne dabei 5 Loser umzuhauen. Wo sind die richtigen Männer alle nur hin? Da war sie, die Happy Hour im Tal der verlorenen Männer. Wow! Fand ich auch sehr schön. Ja, der ist wirklich cool, der Satz. Das stimmt. Der kommt so ganz, also so ganz unterm Radar, irgendwie so ganz trocken daher und man erwartet ihn gar nicht. Aber so ein richtig typisches Samantha-Zitat für die neue Samantha. Also nicht die Samantha, die wir in den ersten Staffel und Anfang der Staffel hier mitbekommen. Die wird immer bitchier und bitchier. Genau. Und auch selbstbewusster, ne? Und die nimmt dann jetzt nicht wirklich alles mehr hin. Es ist schon dramatisch, wenn man so ein bisschen guckt, dass Samantha halt ihre Breakdowns hat, ne? Also wo sie dann halt wirklich zusammenbricht und eigentlich den Leuten irgendwie zeigen möchte, sie ist doch die Starke, und dann wird sie jedes Mal verletzt. Und das kommt jetzt immer weniger vor. Wobei das auch sich in den nächsten Staffeln weiter so entlanghangeln wird, dass sie halt immer so Momente hat, wo sie dann einfach nicht mehr weiter weiß. Was sie aber auch ein bisschen menschlicher und sympathischer macht, finde ich. Deine Bewertung auf der Stanford-Skala. 3 von 3, 2 von 3 oder 1 von 3? Man merkt, dass ich noch nicht drüber nachgedacht habe. Mhm. Möchtest du anfangen? Ja, sehr gerne. Also ich würde definitiv 3 von 3 geben, weil ich die Geschichte mit Carrie sehr interessant fand. John Bon Jovi kommt drin vor, was ich auch sehr lustig finde. Samantha ist einfach großartig, dass sie diesen hässlichen Typen da anlabert und dann permanent Sex hat, nur wenn die da gewinnen. Und natürlich die super Geschichte mit Miranda, die absolut fremdschämend ist, sie dann ihre Kuckuck-Doktorspielchen übers Fenster macht, wo man sich auch irgendwie, oder zumindest ich mir die Frage stelle, wer guckt denn da noch zu? Vor allem auf der anderen Seite könnte es ja auch sein, dass irgendjemand denkt, die flirtet mich ja an. Weiß es ja nie. Vielleicht flirtet er mit dem ganzen Block. Kann natürlich auch sein, ja. Achso, du meinst, wer sie zu ihr zuguckt? Ja, genau. Das sind ja mehrere Fenster auf der anderen Seite. Also es könnte auch sein, dass dann irgendjemand da drin steht und auch zuguckt. Und das kriegt sie halt nicht mit, weil sie nur Augen für den Schönling da hat. Stimmt. Naja, vielleicht trifft der sie dann oder die beim nächsten Supermarkt. Das kann natürlich sein. Spricht sie an. Eine fatale Folge. Ich entscheide mich für 2. Okay. Der Nachbar ist sehr schön, aber sie haben John Bon Jovi das Brustfell abrasiert, offensichtlich. Das kann ich nicht durchgehen lassen. Und Charlotte hat keine Geschichte. Ja, das stimmt, ja. Gut, das war Folge Nummer 13, Staffel Nummer 2, Böse Spielchen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Nils. Tschüss, Chris.